Peggy McKissen war eine liebevolle Mutter, sagt ihr Sohn Dustin. Doch dann, nach einer Knieverletzung, verschrieb ihr der Arzt das opioidhaltige Schmerzmittel Oxycontin des Pharmakonzerns Purdue. Und zwar mehrfach und in großen Mengen. Der Arzt sagte, das Mittel sei unbedenklich, erinnert sich Dustin McKinnon im Sender NBC. Die Einnahme sei absolut okay. She was prescribed something that she was told was safe and okay to use. Doch Peggy McKissen wurde abhängig von den Schmerztabletten. 2014 starb sie an einer Überdosis. So wie Dustins Mutter geht es vielen Opioidabhängigen in den USA. Und seitdem die Ärzte die Opioide deutlich zurückhaltender verschreiben, sind viele Süchtige umgestiegen. Auf Heroin, das es in vielen US-Städten schon für $10 die Tüte gibt, oder auf das synthetische Fentanyl, das aus China kommt und 50-mal so stark wie Heroin ist. Allein 2017 starben 48.000 Amerikaner an den Folgen ihrer Opioidsucht. Jeden Tag 130 Tote, mehr als im Straßenverkehr oder durch Schusswaffen ums Leben kamen. Die Opioid-Epidemie ist mittlerweile die häufigste Todesursache bei Amerikanern unter 50. Und sie ist der Hauptgrund, weshalb die durchschnittliche Lebenserwartung in den USA seit 3 Jahren gesunken ist. Im Unterschied zur Crack-Epidemie der 80er Jahre, die überwiegend Afroamerikaner traf, sind von der Opioid Sucht alle Schichten betroffen, betont Jennifer Plum, Ärztin an der Uniklinik von Utah. Es sind unsere Mütter, unsere Tanten, unsere Großeltern, unsere Kollegen und Sportsfreunde. It is our moms and our aunts, our grandparents, our colleagues, the people we go to work out with. US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump wollen beim Opioid-Gipfel in Atlanta heute vor allem mehr Bundesmittel zur Bekämpfung der Opioidsucht bereitstellen. Trump hatte zwar schon vor 2 Jahren den medizinischen Notstand ausgerufen, doch mehr Geld aus Washington gab es kaum. Das soll sich nun ändern. Milliarden sollen investiert werden für Suchttherapien, zur Erforschung neuer Schmerzmittel, die nicht süchtig machen, und auch zur Bekämpfung krimineller Opioid-Dealer in weißen Kitteln. So wurden kürzlich mehr als 30 Ärzte, 7 Apotheker und 8 Krankenpfleger in den Bundesstaaten Kentucky, Ohio, Tennessee und West Virginia verhaftet. Sie hatten jahrelang Millionen von Schmerztabletten an Süchtige verschrieben und verkauft. Die Profite waren ihnen wichtiger als das Leben ihrer Patienten. Schließlich will Trump auch die Einfuhr des synthetischen Opioids Fentanyl aus China unterbinden. Ich habe Präsident Xi gesagt, Fentanyl darf nicht länger in unser Land. Fast 100% kommen aus China. Er hat mir versprochen, dass es für die Produktion die Höchststrafe gibt, was in China die Todesstrafe ist. Auch die juristische Auseinandersetzung mit den Verantwortlichen für die Opioid-Epidemie kommt voran. Gegen den Pharmakonzern Purdue und die einst als Kunstmäzene angesehene Besitzerfamilie Sackler laufen 1600 Klagen. Obwohl Purdue und die Sacklers wussten, wie groß die Suchtgefahr ihrer Schmerztabletten ist, wurde Oxycontin viele Jahre lang aggressiv in den Markt gedrückt. An den Folgen wird Amerika noch lange leiden.